Abend. Father, I thank you this evening. Vater, ich danke dir heute Abend. For who you are. Für alles, was du bist. Please bless these words. Bitte segne diese Worte. To our hearts. Lass sie in unserem Herzen zum Segen werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn with me to Genesis chapter 50. Gehen wir zu 1. Mose 50. This will be our final message on fellowship. Das wird unsere letzte Botschaft über Gemeinschaft. As a very brief review. Als kurze Zusammenfassung. The Greek word for fellowship is koinonia. Das griechische Wort für Gemeinschaft heißt koinonia. And for us it means sharing the common experience. Für uns bedeutet es, die gemeinsame Erfahrung zu teilen. Of true worship. Der wahren Anbetung. And true worship is based on the heart of worship. Wahre Anbetung basiert auf dem Herzstück der Anbetung, which is Jesus Christ crucified. Welches der gekreuzigte Jesus ist. He is the Lamb of God, er ist das Lamm Gottes, who was slaughtered, der geschlachtet wurde, so that we could enter the presence of a holy God. Damit wir in die Gegenwart eines heiligen Gottes treten können. Without that sacrifice, ohne jenes Opfer, there is no true worship. Gibt es keine wahre Anbetung. There are forms of worship, es gibt Formen der Anbetung, but no entering the presence of God. Aber man kann nicht in die Gegenwart Gottes eintreten. No cleansed conscience, kein gereinigtes Gewissen, no freedom, peace, joy in the Holy Spirit, keine Freiheit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Without Jesus Christ crucified. Ohne den gekreuzigten Jesus Christus. Two things about fellowship. Number one is appreciation. Was zwei Dinge gibt es bei Gemeinschaft? Das erste ist Wertschätzung. After service, a handshake. Nach dem Gottesdienst ein Händeschütteln. A look, einen Blick. A smile. Ein Lächeln. Sometimes a hug. Manchmal eine Umarmung. Depends who the person is. Je nachdem, wer das ist. If you know them or not. Ob du die Person kennst oder nicht. And the second part. Der zweite Teil der Gemeinschaft ist Wiederherstellung. Das passiert meistens in kleinen Gruppen, wo man sich sicher fühlt, Trust, Vertrauen, Transparency, Durchsichtigkeit, Love, Liebe. And, our theme last week and the week before, unser Thema letzte Woche und die Woche davor war this, things that destroy true fellowship. Waren die Dinge, die wahre Gemeinschaft zerstören. We'll just review for a moment. Ich werde es kurz noch wiederholen. Number one, jealousy. Erstens Eifersucht. I'm in the church. Ich bin in der Gemeinde. I worship God through Jesus Christ. Ich bete Gott an durch Jesus Christus. God has given me everything. He's given me his own son. Gott hat mir alles gegeben. Er hat mir seinen eigenen Sohn gegeben. And yet I'm looking up at something someone else has. Und doch schaue ich auf etwas, was jemand anderes hat. How is that possible? Wie ist das möglich? Number two. Zweitens. Self-righteousness. Selbstgerechtigkeit. I'm entering the presence of God through the sacrifice of Jesus. Ich komme in die Gegenwart Gottes durch das Opfer Jesu. It is all a gift. Es ist ein Geschenk. And yet I walk around the church. Und doch gehe ich in der Gemeinde herum. And I'm looking down at someone. Und schaue auf jemanden herab. How is that possible? Wie ist das möglich? Number three. Drittens. Unforgiveness. Keine Vergebungsbereitschaft. A non-forgiving spirit. Ein Geist, der nicht vergeben möchte. Sorry about that. Somebody was working on my computer today. Es tut mir leid, jemand hat das verrutscht am Computer. And an unforgiving spirit. Ein unvergebender Geist. I have been forgiven everything, past, present, future. Mir wurde alles vergeben, Vergangenheit, Gegenwart, received Zukunft. As a child of God. Ich bin empfangen als Kind Gottes. And yet I walk around the church. Und doch gehe ich herum in der Gemeinde. And I'm looking back at something that someone did to me. Und ich schaue zurück auf etwas, was jemand mir angetan hat. And I won't let it go. Und ich lasse es nicht los. Or number four. Oder viertens. Anxiety. Angst, Sorge. God has given me everything. Gott hat mir alles gegeben. He's provided Jesus for me. Er hat Jesus mir gegeben. And yet I look to the future. Und doch schaue ich auf die Zukunft. And I'm afraid of something that someone's going to do to me. Ich habe Angst davor, was jemand mir antun könnte. So tonight I want to add two things. Jetzt möchte ich heute Abend zwei Dinge just anschließen. Briefly. Nur kurz. Unbelief. Unglaube. Looking down at God. Ich schaue herab auf Gott. Disrespecting his word and his promises. Ich respektiere sein Wort und seine Verheißungen nicht. I just simply don't believe what God says. Ich glaube einfach nicht, was Gott sagt. Number six, evil. Nummer 6, das Böse. I not only don't believe it, nicht nur glaube ich es nicht, but I defend it. sondern ich verteidige. And I lift up sin. Und ich verteidige das und ich hebe die Sünde hoch. Above God. Über Gott. Okay, Genesis chapter 50. 1. Mose 50. We ended last week with these words. Letzte Woche haben wir mit diesen Worten abgeschlossen. Or we began with them. Oder gerade begonnen damit. Joseph says to his brothers. Josef aber sagte zu ihnen. The brothers that sold him into Egypt. Zu den Brüdern, die ihn nach Ägypten verkauft haben. And by the way, this is the greatest story ever told in history. Übrigens ist das die großartigste Geschichte, die je erzählt wurde in der Geschichte. Durch irgendeine Bevölkerung. Outside of the story of Jesus. Neben der Geschichte von Jesus. The story of Joseph. Die Geschichte Josefs. Joseph said to them, "Do not be afraid." Josef sagte zu ihnen, "Fürchtet euch nicht." For am I in the place of God? Bin ich etwa an Gottes Stelle? This is what we want to talk about tonight. Darüber wollen wir heute sprechen. Are we in the place of God? Sind wir an der Stelle Gottes? To not forgive someone. Dass wir jemandem nicht vergeben wollen? To be in the place of God. An der Stelle Gottes sein. Means that I'm going to take it upon myself to bring justice. To a situation. Bedeutet, dass ich es auf meine Kappe nehme, Gerechtigkeit in eine Situation hineinzubringen. It says in Romans 12. Es steht hier in Römer 12. Never pay back evil for evil to anyone. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Never. Niemals. Do that. Ever do that. Macht das nie. And yet it happens all the time. Und trotzdem passiert es immer wieder. This will destroy our lives. Das wird unser Leben zerstören. This will keep us from experiencing what God has planned for us in the future. Das hält uns zurück, dass wir das erfahren, was Gott für uns in der Zukunft geplant hat. It will disqualify us. Es wird uns aus dem Rennen setzen. From the blessings of God. Und wir kriegen dann die Segnungen Gottes nicht. Never pay back evil for evil to anyone. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, niemals. Anyone. Niemandem. Never take your own revenge, beloved. Rächt euch nicht selbst, Geliebte. Never. Niemals. But leave room for the wrath of God. Sondern gebt Raum dem Zorn. For it is written. Gottes, denn es steht geschrieben. We're not ignoring these things. Diese Dinge ignorieren wir nicht. We're giving it to God. Wir geben sie Gott. God says, "Leave room for me, please." Gott sagt, lass mir Raum bitte. And when we play God, und wenn wir Gott spielen, God waits. Dann wartet Gott. Because God looks in, and he thinks this. Weil Gott schaut und er denkt sich. Okay. This person hurt that person. Also diese Person hat jene verletzt. And I want to deal with that person. Und mit der Person möchte ich mich noch beschäftigen. But this person is playing me. Aber diese Person spielt mich. So which is the bigger problem right now? Also was ist das größere Problem jetzt? Someone who hurts someone? Jemand, der wen anderen or someone hat, who's playing me? Oder jemand, der mich spielt? I think God thinks the bigger problem is someone who's playing God. Ich glaube, dass für Gott das größere Problem ist, wenn jemand Gott spielt. So God is not released into the situation. So dass Gott nicht freigesetzt werden kann in die Situation Which hinein. Is exactly what the Hebrew word for forgiveness means. Und das ist auch genau, was das hebräische Wort für Vergebung bedeutet. To be released. Etwas freisetzen. Leave room for God. Gebt Raum Gott. For it is written, "Vengeance is mine, I will repay," says the Lord. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Now, back to Genesis. Jetzt zurück zum 1. Mose. As for you, you meant evil against me. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. But God meant it for good. Gott aber hatte es beabsichtigt, zum Guten zu wenden. Now, Matthew chapter 6, verse 12. Matthäus 6, Vers 12. The Lord said, sagt der Herr in his prayer, in seinem Gebet, he said to pray like this. Wir sollen so beten, sagt er. And forgive us our debts, und vergib uns unsere Schulden, as we also have forgiven our debtors. Wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Now this message is going to hit people tonight like a 2x4. Und diese Botschaft wird Leute treffen like a hammer in a head. Wie ein Hammer yeah. auf den Nagel. Yeah, I mean it's going to go boom. Some people are going to walk out here tonight like Manche werden hinaustorkeln. Sorry, I came tonight. Tut mir leid, dass ich heute gekommen bin. This issue right here. Dieses Thema hier. Is 95% of your Christian experience. Sind 95% deiner christlichen Erfahrung. If we can settle this issue. Wenn wir dieses Thema erledigen können. Everything else will fall into place. Dann wird alles andere sich dem unterordnen. This issue of forgiveness. Dieses Thema der Vergebung. Now. The Lord binds together. Der Herr verbindet our forgiveness and his forgiveness. Unsere Vergebung und seine Vergebung. They're inseparable. Die kann man nicht trennen. He says, pray like this. Er sagt, betet so. Forgive us our debts. Vergib uns unsere Schulden. As we have forgiven. So wie wir vergeben haben. So imagine you're ready to stand before the Lord. Also stellt euch vor, ihr seid bereit, vor dem Herrn zu stehen. Da ist der Richterstuhl Christi. You're in line. Du bist in der Schlange, tausende von Leuten vor dir. You're going to stand before the Lord face to face. Du wirst vor dem Herrn stehen von Angesicht zu Angesicht. There's the angel with the banner. Da ist der Engel mit der Fahne. You'll be forgiven as you have forgiven, remember. Es wird dir vergeben, wie du vergeben hast. Vergiss es nicht. Was? You'll be forgiven as you have forgiven. Don't forget. Es wird dir vergeben, wie du vergeben hast. Vergiss es nicht. Was? How did I forgive? Wie habe ich vergeben? How did I forgive? Wie habe ich vergeben? We experience God's forgiveness on earth. Wir erfahren Gottes Vergebung auf der Erde. No greater than we forgive. Nicht mehr erfahren wir sie, als wie wir selbst vergeben. Now when we first got saved, God, we experience a multitude of forgiveness. Am Anfang, als wir errettet wurden, haben wir eine Menge an Vergebung erfahren. Wow. Being cleansed, gereinigt zu werden, into the presence of God, in der Gegenwart Gottes, peace and joy, Friede und Freude, in the Holy Spirit, im Heiligen Geist, fellowship, Gemeinschaft, everything was great, alles war großartig, and then suddenly, und dann plötzlich, something happened, ist etwas passiert, someone hurt you, jemand hat dich verletzt, in the past, in der Vergangenheit, or in the present, oder in der Gegenwart, and suddenly my experience of God's forgiveness is hindered, und plötzlich kommt die Vergebung Gottes nicht mehr zu mir durch. I'm in prison. Der Erfahrung nach, ich bin im Gefängnis. God hands me over. Gott liefert mich aus. He's forgiven me everything and suddenly I'm focused on this little thing. Er hat mir alles vergeben und plötzlich konzentriere ich mich auf dieses kleine Ding. And I can't let it go. Und ich kann das nicht loslassen. So principle number one, also das Prinzip Nummer eins. We can't forgive until we have been forgiven. Wir können nicht vergeben, bevor uns nicht vergeben wurde. We can only forgive with God's forgiveness. Wir können nur vergeben mit Gottes Vergebung. Principle number one. Prinzip Nummer eins. But principle number two, Prinzip Nummer zwei. If you have a problem forgiving, wenn du ein Problem damit hast, anderen zu vergeben, you probably have a problem receiving. Dann hast du wahrscheinlich ein Problem beim Empfangen. Now that's a common problem. Das ist ein gewöhnliches Problem. Nobody likes to receive forgiveness. Niemand empfängt gern Vergebung. It's humiliating. Es ist demütigend. I remember when I was working construction in New Jersey. Ich erinnere mich, als ich in New Jersey auf der Baustelle gearbeitet habe. 22 years old. Ich war 22. Putting a window in a building. Hab ein Fenster in ein Gebäude eingebaut. I was way up on the ladder on the top floor. Ich war ganz oben auf der Leiter. In my left hand I had insulation paper. Im höchsten Stock in der Hand hatte ich Insulierungspapier. In the right hand I had a hammer. Rechts hatte ich einen Hammer. That automatically shot nails, staples. Der automatisch so Nägel hineingeschossen hat. So I'd hold it with the left hand. Also ich halte es mit der linken. And I would just slam in a staple with the right. Und ich haue diese Nägel rein mit der rechten. These were big staples. Das waren ganz große. At least a centimeter and a half long. Mindestens anderthalb Zentimeter lang. Schön lang. So this guy comes to the window. Heftmaschine. And you can begin to anticipate the story. Plötzlich kommt this guy, he comes to the window. Ans Fenster. And he's smoking a cigarette. Er raucht eine Zigarette. He says, "Hey Bobby, how you doing?" Er sagt, "Hey Bobby, wie geht's dir?" I said, "Fine." Ich sag, "Gut." He's drinking a coffee. Er trinkt einen Kaffee. Smoking a cigarette. Und raucht eine Zigarette. And then he says, "Hey." Und dann sagt er, "Hey." I'll hold the paper for you. Ich halte das Papier. I said thanks. Ich sagte danke. So as he's holding the paper, während das Papier hält, I'm and then he did something very strange. Dann machte etwas Merkwürdiges. He was standing there holding the paper. Er stand dort und hielt das Papier. And I was on the ladder. Ich war auf der Leiter. And I was about to hit a piece of paper on the other side. Und ich wollte ein Stück Papier auf der anderen Seite treffen. And in the last second, und in der letzten Sekunde, he says, "Hey, Bobby, hey Bobby, put one over here." Mach noch eins hier hin. And he moved his hand to the other side of the window. Und er hat seine Hand auf die andere Seite des Fensters. And I just went kaboom. Getan und ich hab zugeschlagen. And I put a staple into his middle finger. Ich habe eine Heftklammer right through the fingernail. Genau durch den Fingernagel. I mean snug. That baby was in there. Also das war fest. I mean that fingernail was bent. Der Fingernagel war krumm. And he was in shock. Er war im Schock. And I said, "Calm down, calm down." Ich sagte, beruhige dich. So very calmly and coolly, I pulled out my knife. Also sehr langsam und cool habe ich mein Messer herausgenommen. Give me your hand, quick. Ich sagte, gib mir schnell deine Hand. So I slid the knife underneath the staple. Also bin ich mit dem Messer unter den Heftklammer. I said, "Don't worry, I got it." Ich sagte, ich habe schon. And I pulled it out. Und dann habe ich es rausgehebelt. He went right to the hospital. Er ging sofort ins Spital. Lost his fingernail. Hat seinen Fingernagel verloren. Came back. Kam zurück. I felt so bad. Ich habe mich so schlecht gefühlt. What do you think I said? Was glaubst du, habe ich gesagt? You want to hit me? Willst du mich schlagen? He says, "No, I don't want to hit you." Er sagte, nein, will ich nicht. Why would I hit you? Warum soll ich dich schlagen? It makes me feel better. Vielleicht fühlst du dich dann besser. Come on, just hit me, God. Also dann fühle ich mich besser. Komm, schlag mich. You can hit me one time. Go ahead. Bitte schlag mich einmal. I mean, we don't like receiving forgiveness. Wir mögen es nicht, Vergebung zu empfangen. He said, "I forget about it." Er sagt, vergiss es. I said, "Yeah, I know, but I feel bad." Ich sagte, ja, ich weiß, aber ich fühle mich schlecht. Come on, go ahead. You can hit me once. Bitte, right, schlag mich einmal. Right there. Just go ahead. Da, genau da. Oh, just hit me. Schlag mich einfach. We don't like receiving forgiveness. Wir mögen es nicht, Vergebung zu empfangen. We have a problem forgiving. Wir haben ein Problem damit zu vergeben. Because we have a problem receiving. Weil wir Schwierigkeiten haben, Vergebung zu empfangen. Now in the story of Joseph, in der Geschichte von Josef, which I want to go into now, in die ich jetzt hineingehen möchte. Now watch this before we go there. Bevor wir dahin gehen. Matthew 6:14. If you forgive others for their transgressions, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, your heavenly Father will also forgive you. So wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. But if you do not forgive others, wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, then your Father will not forgive your transgressions. So wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Will I still be his child? Werde ich noch immer sein Kind sein? Yes, it's your Father. Ja, das ist dein Vater. But you will not experience his forgiveness. Aber du wirst seine Vergebung nicht erleben können. Because you're blocking it. Weil du sie blockierst. Understandable? Verständlich? Now. Jetzt. Where are we? Okay, we'll come back to that later. You can turn that off. Ihr könnt das ausmachen. Genesis chapter 50. 1. Mose 50. Now let me go into the story of Joseph. Ich möchte in die Geschichte von Josef gehen. Remember in Genesis chapter 37, he is sold into slavery. Erinnert euch, im 1. Mose 37 wird er in die Sklaverei verkauft. His brothers are angry at him, they're sick of him. Seine Brüder ärgern sich über ihn, sie haben genug von ihm. They have a plot. Sie verschwören sich. And they're going to kill him. Sie wollen ihn umbringen. So he comes out to where they were. Also er kommt dorthin, wo sie arbeiten. And they grab him, they throw him into a pit. Sie nehmen ihn und schmeißen ihn in eine Grube. They're figuring out what to do with him. Und denken sich, na, was machen wir jetzt mit ihm? And he's screaming in there. Und er schreit da. And he's flipping out. Er flippt aus. And they're so relaxed that they're actually eating. Und die sind so entspannt, dass sie sogar essen. Hey, give me some of that. Hey, gib mir was davon. Give me some. Don't eat all that bread. Come. Hey, iss nicht alles davon. Hey, give me some more olive oil. Don't eat all the olive oil. Come on. Hey, iss nicht das ganze Olivenöl. Gib mir auch was. Hey, give me some of that. Gib mir ein bisschen was davon. And they're just eating and drinking. Die essen und trinken. And he's in the pit screaming and they're totally relaxed. In der Grube und schreit und die sind ganz entspannt. Should we cut his throat? Sollen wir die Kehle durchschneiden? Nein. That's too bloody. Das ist zu blutig. Hit him with a rock. Wir können ihn mit einem Stein erschlagen. Das wird er nicht fühlen. One big rock. Ein großer Stein. Nah, baseball bat maybe. Nein, vielleicht ein Baseballschläger. Maybe an arrow through the heart. Oder vielleicht ein Pfeil durchs Herz. Yeah, he'll see it coming. Na, das sieht er dann kommen. And then finally they end up just selling him. Und dann schlussendlich verkaufen sie ihn to some slave traders. An einen Sklaventreiber. They sold their brother into slavery. Sie haben ihren Bruder in Sklaverei verkauft. How many people here have been sold into slavery? Wie viele von uns wurden schon in Sklaverei verkauft? Don't answer that. I know what you're going to say. Bitte nicht antworten. Ich weiß, was du sagen wirst. I know what you're going to say. Ich weiß, some of you married couples, I know what you're going to say. Einige von euch Verheirateten, ich weiß, was ihr sagen werdet. How many people really have ever been sold into slavery? Wie viele, ganz ehrlich, sind schon mal in Sklaverei verkauft worden? Anybody? Nobody here, huh? Niemand hier, oder? I mean, we're looking at a pretty bad situation. Also da haben wir eine ganz schlimme Situation vor uns. I mean, there's a lot of bad things that have happened in this room. In diesem Raum sind viele schlimme Dinge passiert. People have been abused, Leute physically, physisch missbraucht, emotionally, politically, politisch, every way we can imagine. Auf jede Art und Weise, wie wir uns nur vorstellen können. I can't imagine that there's even one person in this room. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur eine Person in diesem Raum gibt. That doesn't have someone that they need to forgive. Die nicht jemanden hat, dem sie vergeben muss. Somebody has hurt you really bad. Jemand hat dich ganz schlimm verletzt. Well, it can't compare to what Joseph went through. Das kann nicht verglichen werden mit dem, was Joseph durchgemacht dragged hat. Dragged away as a slave. Hinweggeschleppt als Sklave. He's in Egypt. Er ist in Ägypten. Then he's in Potiphar's house. Dann ist er im Haus von Potiphar. For a number of years. Ein paar Jahre. Then Potiphar's wife has a lust problem. Dann hat die Frau von Potiphar ein Lustproblem. Joseph fears God, so he, you know, get away from me. I'm not interested. Joseph fürchtet sich, also er hat Gott und sagt, geh weg von mir, ich will das nicht. Lady, you're too old for me. Come on, get away from me. Da, liebe Dame, Sie sind zu alt für mich. Gehen Sie weg von mir. This is like sinful. Das ist sündig. Ugh. Finally, he ends up in prison because she accuses him. Also er kommt dann letztendlich ins Gefängnis, weil sie ihn anklagt. So now he's a slave who's in the dungeon. Jetzt ist er ein Sklave im Gefängnis. In the deepest Verlies. In the dungeon. Im Verlies. Yeah. Ja. Now, honestly, think with me. Also ehrlich, denkt mit mir. Do you think that he was in the dungeon in chains? Glaubt ihr, dass er im Verlies in Ketten lag? Thinking like this. Und so gedacht hat. Oh, my brothers. Ah, meine Brüder. If I could only get back to them. Wenn ich mich nur rächen könnte. No, wenn ich zu ihnen zurückgehen könnte. And just tell them how much I've forgiven them. Und ihnen sagen könnte, wie sehr ich ihnen vergeben habe. Lord, that's my only desire. Das ist mein einziger Wunsch. It's not these chains. Es ist nicht die, sind nicht die Ketten. It's they just need to know I've forgiven them. Sie müssen einfach wissen, dass ich ihnen vergeben habe. I can't imagine that. Das kann ich mir nicht vorstellen. I can only imagine that the only thing he wanted to do. Ich kann mir nur vorstellen, dass das einzige, was er tun wollte, was just forget it. Es vergessen. This is the best we can do. Das ist das Beste, was wir tun können. But remember the principle. Aber erinnert euch an das Prinzip. If you don't forgive, wenn du nicht vergibst, you will never forget. Wirst du nie vergessen. If you don't forgive the person, wenn du der Person nicht vergibst, I say this. If you don't forgive the person, you'll never forget the pain. Dann wirst du auch den Schmerz nie vergessen. It will always come back up. Er wird immer wieder hochkommen. To forget it means you've pushed it into the unconscious mind. Vergessen bedeutet, du hast es in das Unbewusste hinabgedrückt. It'll just one day surface like a great white shark. Und es wird eines Tages zur Oberfläche kommen wie ein großer weißer Hai. Out of nowhere. Aus dem Nichts. There's nothing in that water. It looks clear to me. Da ist nichts in dem Wasser. Das schaut rein aus für mich. Just like in that movie, what's that little thing they were chasing, Nemo, Finding Nemo. So wie Nemo. In dem Film, Findet Nemo. Wasn't that cool when that whale came behind him War out das of nicht nowhere? Cool, wie der Wal plötzlich aus dem Nichts kam? Remember that? Nobody remembers that. Come on, you saw that. Nobody saw that? Am Keiner I the only one dich? Who saw that? Bin ich der Einzige, der das Did gesehen you see hat? That? Hast He du das saw gesehen? That. Me and him were the only ones who saw Wir that. Sind die Einzigen, die das gesehen haben. What's your name? Wie heißt du? Maxi, me and Maxi, the only ich ones und Maxi who saw that. Sind die Einzigen, well, you should die das go see that movie. Also ihr solltet diesen Film sehen. And here's little Nemo, and suddenly this huge whale comes behind him out of the unconscious mind. Also hier ist der kleine Nemo, und da kommt dieser riesige Wal hinter ihm hervor aus dem Unbewussten. Like that. Einfach so. If you don't forgive it. You can't forget it. Wenn du es nicht vergibst, kannst du es nicht vergessen. It will always be there and it will come up. Es wird immer dort sein und immer hervorkommen. And this is Joseph. Und das ist Joseph. Joseph is promoted out of the prison. Joseph wird aus dem Gefängnis befördert. And he's suddenly governor of Egypt. Und ist plötzlich der Gouverneur von Ägypten. Everything's going great. Alles geht super. He's given a beautiful wife. Ihm wird eine wunderbare Frau and gegeben. He has two beautiful sons. Und er hat zwei wunderbare Söhne. So he names the first one Manasseh. Den ersten nennt er Manasseh. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? In Genesis 41:52 he said in 1. Mose 41:52 yeah he said I'm calling him Manasseh because God has caused me to forget. Sagt er, ich nenne ihn Manasse, weil Gott mich veranlasst hat zu vergessen. You forgot it, huh? Du hast es vergessen, huh? Really? Wirklich? I forgot it. Ich hab's vergessen. You forgot it so much that you're gonna name your child. Du hast es so sehr vergessen, dass du deinen Sohn nennst. Ich hab's vergessen. This is like us. So sind yeah, wir. I forgot it. Ja, ich habe das I'll vergessen. Never remember it again. Das werde ich nie mehr in Erinnerung bringen. And as a testimony, I'll name my son, I forgot it. Und als Zeugnis dafür nenne ich meinen Sohn, ich habe es vergessen. Hey, I forgot it. Come here. Hey, ich habe es vergessen. Komm mal her. Come here. Komm mal her. Dad, how come you call me? How come you named me? I forgot. Papa, warum hast du mich genannt? Ich habe es vergessen. Because I'll never forget that I forgot. Weil ich nie vergessen werde, dass ich vergessen habe. Forgot what? Was vergessen? All the pain. All the pain. Den ganzen Schmerz. There I was. Da war ich. They dragged me away. Sie haben mich hinweggezerrt. I came to them and said, "Hi guys." Ich bin zu ihnen gekommen und habe gesagt, hey, Burschen. Und sie sagten, ja, da ist er. Threw me into the pit. Haben mich in die Grube geworfen. I'll never forget that. Das werde ich nie vergessen. And then they tied me up and I'm being dragged away and I'm screaming, "No, no!" Dann haben sie mich gefesselt und weggeschleppt und ich habe geschrien, "Nein, nein." That's why I named you I'll forget. Darum habe ich dich, ich werde es vergessen genannt. Because God has caused me to forget these things. Weil Gott mich veranlasst hat, diese Dinge zu vergessen. But just so I don't forget that I forgot. Aber damit ich nicht vergesse, dass ich es vergessen habe, I'm gonna name you, I forgot. Nenne ich dich, ich habe es vergessen. And then he names the second son, und den zweiten Sohn nennt er dann, God has blessed me. Gott hat mich gesegnet. But something happened to him that happens to all of us. Aber etwas ist ihm passiert, was uns allen passiert. In the midst of I forgot. In all dem, ich hab's vergessen. I forgot what my dad did to me. Ich hab vergessen, was mein Vater mir angetan hat. I forgot what my brother did to me. Ich hab vergessen, was mein Bruder mir angetan hat. I forgot what my cousin did to me. Ich hab vergessen, was mein Cousin mir angetan hat. Oh, that's gone. Mein Chef, ah, das ist schon vorbei. I'm fruitful now. Jetzt bin ich fruchtvoll. I forgot. Ich hab's vergessen. And all of a sudden, surprise, surprise. Und plötzlich Überraschung, Überraschung. Out of the great deep. Aus dem großen, aus der großen Tiefe. Comes this whale. Kommt dieser Wal. Out of nowhere. Aus dem Nichts. And here's Joseph. Und hier ist der Joseph. Taking care of business. Er macht Geschäftliches. He's happy, got a family. Er ist froh, er hat eine Familie. And all of a sudden these Hebrews show up. Und plötzlich kommen diese Hebräer. And he does this double take. Und er schaut zweimal. Wow. Triple take. Schaut dreimal. Unbelievable. Unglaublich. These are my brothers. Das sind meine Brüder. I thought I forgot. Ich habe gedacht, ich habe es vergessen. And they're right here in my face. Und die sind genau vor meinem Angesicht. And it's interesting, you know, he hasn't really forgotten. Und es ist interessant, er hat nicht wirklich vergessen. Because as they came into his presence, weil während sie in seine Gegenwart kamen, he spoke very rough with them. Hat er sehr scharf mit ihnen gesprochen. What do you want here? Was wollt ihr hier? Oh, we're some Hebrews. Ah, wir sind Hebräer. Oh, we've come from where they come from? Canaan, wherever they came from. Israel. Wir kommen aus wo sind die jetzt her? Israel, Palästina. We came from the north. We came down. Wir sind aus dem Norden. We need some food. Wir brauchen ein bisschen brothers. Zu essen. We're 12 wir brothers Brüder. Minus one. 12 Brüder minus einer. With a dear father. Mit einem lieben Vater. You're spies. Ihr seid Spione. Now imagine Joseph is having fun now. Also jetzt hat Spaß, der Josef. My brothers, huh? Aha, meine Brüder. Okay, let's just take care of this one. Okay, das werden wir uns jetzt kümmern. You're spies! Ihr seid Spione. You're liars! Lügner. You came to spy out the city. Ihr wollt die Stadt ausspionieren. No. Nein, nein. No, we have a father, we have one more brother. Wir haben einen Bruder und noch einen Vater. Bring him here. Bringt sie her. I want to see your brother, you spies. Ich will euren Bruder sehen, ihr Spione. I mean, is that a kind of guy who has forgiven, forgotten? Ist das jemand, der vergeben und vergessen hat? Did he really forget? Hat wirklich vergessen? Or is it just as alive now as it ever was? Oder ist es noch so lebendig, wie es immer war? This is what happens to us. Das passiert uns. Something happened in the past. Etwas ist in der Vergangenheit now passiert. We're married. Jetzt sind wir verheiratet. Now we're romancing our new wife. Jetzt haben wir eine Romanze mit unserer we're neuen walking Frau. Through the Schönbrunn. Wir gehen durch Schönbrunn. Something is mentioned. Etwas wird erwähnt. Right out of the bottom, this shark. Und aus der Tiefe kommt dieser Wal, der and Hai. Suddenly we're right in the situation again. Und plötzlich sind wir wieder in der Situation. There they are, face to face. Da sind sie, von Angesicht zu Angesicht. With his brothers. Er mit seinen Brüdern. So he does this whole game with them. Also er spielt ein Spiel mit ihnen. You know, with your spies, go back, come here, bring Benjamin. Ihr seid Spione, geht zurück, kommt wieder her und bringt den Benjamin. Put Benjamin's sack and all this stuff. Er tut den Becher in den Sack von Benjamin. Finally, Judah is pleading. Und schlussendlich fleht der Judah. Because he wants to keep Benjamin. Weil er Benjamin behalten möchte. And finally, in Genesis 45. Und letztendlich in 1. Mose 45. Da konnte Josef sich nicht mehr kontrollieren. And he began to weep. Er begann zu weinen. And he says, everybody out. Und er sagt, geht alle raus. Get out, everybody out. Alle raus. Leave me with these men. Get out, everybody. Lasst mich mit diesen Männern allein. Geht alle raus. And he starts to cry so hard. Und er beginnt so stark zu weinen. So hard. So stark. He's crying so that everybody can hear him. Er weint so laut, dass jeder ihn hören kann. The Egyptians that left can hear him wailing. Die Ägypter, die den Raum verlassen haben, können ihn schreien hören. Probably the brothers are looking like, oh, he's flipping out. Die Brüder haben sich gedacht, oh je, jetzt flippt er aus. You okay? Ist alles in Ordnung? Can we get you something? Können wir dir was bringen? And he lifts his head. Und er hebt seinen Kopf. I'm Joseph. Sagt, ich bin Joseph. How's my dad? Wie geht es meinem I'm Vater? Joseph. Ich bin Joseph. What? Was? What? Huh? And they were frightened. Und sie hatten Angst. He says, I'm Joseph. Ich bin Joseph, sagt the one er. Who forgave you. Der euch vergeben hat. No. Nein. I'm Joseph. Ich bin Joseph. The one you guys sold into slavery. Den ihr in die Sklaverei verkauft habt. Did he forget it? Hat es vergessen? No. Nein. Did he try? Hat es versucht? He tried. Er hat es versucht. He tried like we try. Er hat so versucht, wie wir es versuchen. We try to push it behind. Wir versuchen es nach hinten we zu drängen. Try to move on. Wir versuchen weiterzugehen. But we don't forgive. Aber wir vergeben nicht. And I believe right there, und ich glaube, dass genau God dort healed his heart. Gott sein Herz geheilt hat. Because he said in verse 8, weil in Vers 8 sagte er, he said, just relax. Er sagte, habt keine Angst. God did it. Gott hat das gemacht. It wasn't you. Ihr wart das nicht. God sent me here. Gott hat mich von euch hergesandt. Don't be mad at yourselves. Ärgert euch nicht über euch selbst. God did it. Gott hat es getan. Do you see this right here? Könnt ihr das hier sehen? Many of us will never get to the place. Viele von uns kommen nie an diesen Ort, where we experience the blessing, wo wir die Segnung erfahren können, so that we can look back, damit wir zurückschauen and können, realize why God allowed it, und erkennen können, warum Gott das zugelassen hat. Because God will never allow, weil Gott wird nie zulassen, something that he can't work to the good, wird nie etwas zulassen, das er nicht zum Guten wenden kann. If he didn't have a plan for it, wenn er keinen Plan dafür hätte, he would never have allowed it. Hätte er es gar nicht erst zugelassen. This is the forbidden will of God. Das ist der verbotene Wille Gottes. Things that God never allows. Dinge, die Gott niemals zulässt. People wanted to kill Jesus, but God never allowed it. Die Menschen wollten Jesus umbringen, aber Gott hat das nie erlaubt. If it happened in my life, wenn es in meinem Leben passiert ist, dann hat Gott es zugelassen. Wenn Gott es zugelassen hat, wants to work it for the good, möchte er es zum Guten wenden, to bring me somewhere. Um mich an einen Ort zu bringen. But unless we forgive by faith, aber wenn außer, dass wir im Glauben vergeben, we'll never experience the blessing. Werden wir nie den Segen erfahren. So that one day we can look back, damit wir eines Tages zurückschauen können. And we can thank the people that did that. Und den Menschen danken können, die uns das angetan haben. Do you know what Joseph did? Wisst ihr, was Josef getan hat? The first thing is he hugged his brother Benjamin. Zuerst hat er seinen Bruder Benjamin umarmt. And they wept, und sie haben geweint. Wept, and they wept. Und geweint und geweint. And then he went to his brother. Und dann ging er zu seinem and Bruder. He kissed his one brother. Und hat den einen Bruder geküsst. He kissed all his brothers. Alle seine Brüder geküsst. The ones that said, take him away. Die gesagt haben, nimm ihn weg. The dreamer, den take Träumer. Him. Make him a slave. Nimm ihn mit, mach ihn zu einem kill Sklaven. Him. Kill him if you want. Bring ihn um, wenn du willst. It doesn't matter to us. Ist egal. Get rid of him. Werd ihn los. He's kissing these people. Er umarmt und küsst diese Leute. Them. Er umarmt sie. This is what God wants to do in our life. Das möchte Gott in unserem Leben tun. But many of us will never reach that place. Aber viele von uns kommen nie an diesen Platz. Because we don't forgive by faith. An diesen Ort, weil wir nicht im Glauben vergeben. We don't, and this is the point. Und jetzt kommt der, worum es geht. Back to the beamer. Zurück zum Bildschirm. Take care, brethren. Seht zu, Brüder. Lest there should be in any one of you, dass nicht etwa in jemandem von euch, an evil unbelieving heart, ein böses Herz des Unglaubens sei, in falling away from the living God, im Abfall vom lebendigen Gott. And here's the last point. Und hier kommt der letzte Punkt. If you have a problem receiving, wenn du ein Problem damit hast zu empfangen, you probably have a problem believing. Dann hast du wahrscheinlich ein Problem zu glauben. And many people will depart from the living God. Und viele entfernen sich vom lebendigen Gott. Because they won't believe. Weil sie nicht glauben wollen. All that God has forgiven them. Alles, was Gott ihnen vergeben hat. It's religion to them. Ah, das ist vielleicht Religion it's für sie. Theory. Eine Theorie. It's something that okay, I believe that. Etwas ja, okay, das glaube ich. Do they really believe that? Aber glauben sie das wirklich? Do you really believe that all your sins are gone? Glaubst du wirklich, dass all deine Sünden weg sind? God just cleansed them away. Gott sie weggereinigt hat. He made us his children. Er uns zu seinen Kindern gemacht hat. You see, we depart in unbelief. Wir gehen weg im Unglauben. And then we defend it. Und dann verteidigen wir das. And that's evil. Und das ist böse. And we say, oh, you know what? Don't give me the Bible. Und wir sagen, ah, komm mir nicht look, mit der Bibel. Hey, look, I've been teaching Sunday school for years. I know the stories. Schau, ich habe jahrelang Sonntagsschule gelehrt. Ich kenne die Geschichten. You don't know what this person did to me. Du weißt ja nicht, was mir diese Person angetan hat. I can't even get into it. Ich kann das nicht einmal erzählen. I will never, ever, ever, ever forgive them. Ich werde ihnen niemals, niemals, niemals vergeben. Never. Niemals. I don't care what Bible verse you show me. Egal was für einen Bibelvers du mir zeigst. Never. Niemals. There's a story in this book called Everlasting Arms. Das ist eine Geschichte in diesem Buch. His Everlasting Arms. In seinen ewigen Armen. By Gil McDonald. Von Gil McDonald. I'll just close the story. Mit der möchte ich abschließen. This is Edith Taylor. Das ist Edith Taylor. After the Second World War. Nach dem Zweiten Weltkrieg. And her husband goes to Japan to work. Ihr Mann geht nach Japan, um zu arbeiten. To do construction. Baustellen. And he's writing every day. Und er schreibt jeden Tag. And slowly he's only writing every other day. Und mit der Zeit schreibt er nur noch jeden zweiten Tag. Once a week. Einmal pro Woche. Once every other week. Einmal, also jede zweite Woche. And then comes a letter. Und dann kommt ein Brief. I have fallen in love with a Japanese girl. Ich habe mich in ein japanisches Mädchen verliebt. And I want a divorce. Und ich möchte eine Scheidung. She sends the divorce papers. Und sie schickt ihm die Scheidungspapiere. He's living this new life with this Japanese girl. Er lebt dieses neue Leben mit dem japanischen Mädchen. And he's got two children. Hat zwei Kinder. And they're living on for a number of years. Sie leben so für ein paar Jahre. And then the man und dann gets a sickness. Bekommt der Mann eine Krankheit. And he's gonna die. Er wird sterben. And the wife hears about it and she writes him a letter. Die Frau hört davon und schreibt ihm einen Brief. Don't worry about your family. I will take care of them. Mach dir keine Sorgen wegen deiner Familie. Ich werde sie versorgen. So after he dies, she brings the two daughters to America. Nach seinem Tod holt sie die zwei Töchter nach Amerika. To Massachusetts. Nach Massachusetts. To live with her. Dass sie bei ihr wohnen. But the daughters can't adjust. Aber die Töchter können sich nicht einfinden. They miss their mom. Sie vermissen ihre Mutter. So she brings the mom over. Dann lässt sie auch die Mutter herbringen. And she takes care of the whole family. Und sie kümmert sich um die ganze Familie. That's forgiveness. Das ist Vergebung. And she loved this family. Und sie hat diese Familie geliebt. Now that's forgiveness. Das ist Vergebung. You know what? When we don't forgive, weißt du, wenn wir nicht vergeben, it's like drinking poison, ist es, als würden wir Gift trinken, trying to hurt the other person. Und dabei versuchen, die andere Person zu verletzen. You only kill yourself. Du bringst dich damit nur selbst um. To forgive. And I want to pray tonight. Wenn du nicht vergibst. I want to pray tonight. Ich möchte heute Abend beten. Because I know that many people struggle with this. Weil ich weiß, dass viele Menschen damit Schwierigkeiten haben. We will never grow as a church. Wir werden als Gemeinde nie wachsen. Fellowshipping. Gemeinschaft haben. You can't fellowship if you can't forgive someone else. Du kannst nicht Gemeinschaft haben, wenn du nicht jemand anderem vergibst. I can't fellowship with you. Ich kann mit dir nicht Gemeinschaft in halten. In the spirit. Im Geist. If there's someone else you won't forgive. Wenn es jemand anderen gibt, dem du nicht vergeben kannst. It can't happen. Es kann nicht passieren. As much as I love you. So sehr ich dich lieb habe. It's not there. Es ist nicht dort. It's not. Es passiert nicht. So let's pray tonight. Beten wir heute Abend und bitten wir Gott, dass er Wunder tut in unserer Mitte. Herr Jesus, du gabst dein Leben für uns. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. Wenn du sterben würdest, wohin würdest du gehen? Wärest du bei Gott? Are your sins forgiven? Sind deine Sünden vergeben? Are they washed away? Sind sie hinweggewaschen? Through the blood of Jesus Christ? Durch das Blut Jesu Christi. God's Lamb? Das Lamm Gottes. Pray with me tonight. Bete mit mir heute Abend. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Cleanse me, wash me. Reinige mich, wasche mich. Take them away. Nimm sie weg. I want to be free. Ich möchte frei sein. Please, bitte. Forgive me. Vergib mir. Then I can forgive. Damit ich auch vergeben kann. Please, bitte. Receive me. Empfange mich. Forgive me. Vergib mir. Maybe there's a believer here. Vielleicht ist ein Gläubiger hier. Or more than one. Oder mehr als einer. There's somebody you hate. Jemand, den du hasst. They hurt you really bad. Es gibt jemanden und der hat dich sehr verletzt. And they enjoyed it. Und es hat ihnen Spaß gemacht. They would still hurt you if they could. Wenn er könnte, würde er dir immer noch wehtun. Let's forgive them tonight. Lasst uns ihm vergeben heute Abend. They don't know what they're doing. Er weiß nicht, was er tut. Father, forgive them. Vater, vergib ihm. They don't know what they're doing. Sie wissen nicht, was sie tun. Father, give us love for these people tonight. Vater, gib uns Liebe für diese Menschen heute Help Abend. Us to see through the circumstances. Hilf uns, dass wir über die Umstände hinaussehen. Father, I forgive this person. Vater, ich vergebe dieser Person. Make it real in my heart. Mach das zur Realität in meinem Herzen. Give me your love for this person. Gib mir deine Liebe für diese Person. Please. Bitte. Forgive me. Vergib mir, for being so unforgiving. Dass ich so nicht bereit bin zu vergeben. Please, bitte, reinige mich heute Abend. I pray. Ich bete das.